den Bächen Vögeln ab hinein. Die Vögel fliegen sehr sorglos ab hinein. Ich sitz mit Jacqueline. Durchzustehen. Hey, wollen wir fliegen? Hey, wollen wir fliegen? Hey, wollen wir fliegen? Die Vögel, nur nicht so sorglos. Hey, wollen wir fliegen? Hart am Wind, hart am Wind. Im Wasser. Die Fische schwimmen so sorglos im Wasser. Sie haben sich vielleicht so viel zu sagen. Ich könnte stumm bleiben, könnte nicht ertragen. Jacqueline möchte manchmal ein Fisch sein. Möchte schweigen können, wenn es besser ist, ist, ist. Right on.